Lord, bless these words, we pray. Herr, bitte segne diese Worte. Thank you for Eric. Danke für den Eric. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Ja, einer der schönsten Tage in meinem Leben war mein letzter Schultag. One of the most beautiful days in my life was my last day of school. Als ich rauskam und gewusst habe, nie wieder Schule. So I went out of that building and said, school never again. Ich habe sie nicht gemocht. I hated it. Viele Lehrer haben mich nicht gemocht. A lot of teachers didn't like me. Manche haben gesagt, ich sollte vielleicht aufhören mit der Schule. Some told me I should maybe stop with school before. Aber ein Lehrer hat mich sehr gemocht. But one teacher really liked me. Das war der Physiklehrer. That was, we had him in physics. Denn er hat Physik geliebt. And he loved physics. Und er hat immer diese Wiederholungen gemacht am Anfang der Stunde. And he always had these repetitions at the beginning of each session. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wenn er so da ist und überlegt, wen er jetzt wiederholen lässt. I don't know if you remember, but then the teacher goes through his book and thinks about, whom could I ask? Und jeder sitzt da und denkt sich, hoffentlich nicht ich. And everybody's, you know, in this, hopefully doesn't pick me. Und dann sagt er, was ist Meier? He says, Meier. Und alle anderen gehen, and all the others are very relieved. Und ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich gelernt haben in diesen, keine Ahnung, wie vielen Jahren Schule. And I thought, I must have learned something in these, I don't know how many years of school now. Ich werde ihm einfach zuvorkommen. But I'll just be one step ahead of him. Und werde sagen, ich würde gerne ein Referat machen. And I'll say, I'd like to have a little talk. Essay, I'd like. Und seine Augen haben zu leuchten angefangen. And his eyes started beaming. Und ich habe ein Referat gehalten. And so I held my essay. Über die Nachtwandler. And it was over a book called Die Nachtwandler. Die Entstehungsgeschichte unserer Welterkenntnis. How our world came into existence. Und ich bin drauf gekommen, das ist uninteressant. And I found out that it's really interesting. Bis 1550, als Kopernikus geboren wurde, up until 1550, as Copernicus was born, glaubten wir, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. We believed that the Earth was the center of the universe. Und alles dreht sich eigentlich nur um die Erde. And everything actually rotates around the Earth. Die Sonne dreht sich um die Erde. Sun rotates around the Earth. Die Sterne drehen sich um die And Erde. Also the stars turn around the Earth. Und er hat dann gesagt, ich weiß nicht, es ist ein bisschen komisch mit der Tag-Nacht und die Jahreszeiten and und so. And Copernicus thought something's wrong here. I don't know, this day-night thing and the seasons. Und er hat gesagt, ich habe da so ein paar Ideen. And he thought, I have a couple ideas. Und hat sich eigentlich nicht getraut, sie zu veröffentlichen. And he didn't have the courage to publicize them. Dass die Erde nicht das Zentrum des Weltalls, sondern nur der Mondbahn und der Schwere ist. That the Earth was. Das war eine Hypothese. Oh, one of his hypotheses was that the Earth is not the center of the universe, but it's. Sondern nur der Mondbahn. Es ist das Zentrum der Mondbahn. The Earth is only the center of the eclipse of the. Und dass die Sonne das Zentrum des Planetensystems und damit auch des Universums ist. And that the Sun is the center of the solar system. Ja, und so weiter. And so on. Das sind so die wichtigsten Punkte. But those were his two major points. Und Luther hat ihn ausgelacht. And Luther laughed at him. Die Reformatoren. Melanchthon hat ein Buch geschrieben, in dem er das widerlegt hat. Melanchthon, also a reformer, he wrote a book about him and he disputed him. Ich habe mir gedacht, dieser Gedanke, dass die Erde der Mittelpunkt ist, ist eigentlich so natürlich. And I thought this notion that the Earth is the center of the universe is actually a very natural notion. Denn wir glauben, es geht um uns. Because we think it's all about us. Das ist so die menschliche Natur. Es geht hier um mich. That's the human nature. It's all about me. Es geht um, und auch aus christlicher Sicht. Ich meine, die Bibel sagt, die Engel begehren zu sehen, was hier passiert. Also from a Christian perspective, I mean, the Bible says the angels are eager to see what's happening here. Und Gott wird Mensch, kommt wirklich auf die Erde. So God becomes flesh, a human, and he comes to earth. Ich meine, es ist ganz klar, es geht eigentlich hier um uns. And it's pretty clear, it's all about us. Und ja, das merkt man vor allem in noch jüngeren Jahren. And in younger years you notice that. Ich habe mit 15 zum Schlagzeugspielen angefangen. With 15 I started to play the drums. Und es gab für mich keinen Rhythmus. And there was no rhythm for me. Jedes Lied war ein Solo. Every song was a solo. Und wenn man mit jungen Musikern zu tun hat, jeder will so zeigen, was er kann. And if you play with young musicians, everybody wants to show what they can do. Und je jünger man ist, desto mehr glaubt man kann's. And the younger you are, the more you think you really know your instrument. Und ich habe einfach nur Solos gespielt. And so I was playing solos all the time. Aber es funktioniert nicht. But that's not the way it works. Wir glauben, dass wir im Mittelpunkt stehen und dass wir Gottes erste Priorität sind. We think that we are the center and that we are God's first priority. Und dass unser Glück und unsere Zufriedenheit irgendwie das Wichtigste ist. And that our happiness, our contentness is just the most important thing. Und dass es irgendwie Gottes Job ist, dass es uns so gut geht. And it's God's job to see to it that we have a nice life. Und wenn das so wäre, würde aber Gott einen sehr schlechten Job machen. But if that were true, then God would be doing a very bad job. Denn es geht uns nicht immer so gut. Because we're not doing so well all the time. Und Gott sagt, du bist geliebt. And he says, you are loved. Und du bist wichtig. And you are important. Aber ich existiere jetzt nicht deshalb, dass ich dir irgendwie alle deine Dinge erfülle. But I'm not here to fulfill everything that you wish. Sondern du existierst, dass du mich verherrlichst. But you exist to glorify me. Ich bin die Sonne. I am the sun. Und alles dreht sich um mich. And everything rotates around me. Und Römer 11, 36 heißt, denn aus ihm, durch ihn und zu ihm sind wir erschaffen. In Romans 11, 36 it says, through us sind alle Dinge. Yeah, all things are through him. Und ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. And to him be the honor and the glory in eternity. Und er sagt, es gibt nur eine Job Description und das ist verherrliche mich. And there's only one job description for humans, that's glorify me. Mach mich groß. Make me great. Erhebe meinen Namen. Lift up my name. Und die ganze Schöpfung tut. And all of creation does that. Also ich wünschte, ich könnte auch was auswendig. I wish I could also recite by heart. Psalm 19:1. Psalm 19:1. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. The heavens declare the glory of God. Und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Okay. And the skies display his marvelous craftsmanship. Das ist ganz klar auch für Ungläubige. And that's pretty clear also for unbelievers. Ich kann mich erinnern, der Greg und ich, er muss 18 oder so gewesen sein. I remember Greg and me, he must have been 18. Er hat sich so einen VW-Bus eingebildet. He bought this VW bus. Und wir sind an den Neusiedlersee gefahren. And we went down to the Neusiedler Lake. Und haben uns auf den Steg gelegt. And we were lying there on that pier. Und haben die Sterne angeschaut. And we looked up into the sky. Und gesagt, irgendwas Größeres muss es geben. And we said, there must be something greater. Denn es verkündigt seine Herrlichkeit. Because there's something, because it just declares his greatness. Und Gott sagt, ich habe das Herz des Pharaos verstockt. And the Lord says, I have hardened the heart of Pharaoh. Damit ich mich an ihm und an seinem Kriegsvolk verherrlichen kann. So that I can glorify myself on the army of the Pharaoh. Und indem die alle ertrinken, wird ganz Ägypten erkennen, dass ich Gott bin. And because all these men will drown, all Egypt will know that I am God. Und warum hat Gott das Volk Israel erwählt? And why did God choose the people of Israel? Im 5. Buch Moses sagt er, ihr seid kein großes Volk. In Deuteronomy it says, you are not a great people. Ihr seid ein sehr kleines Volk. You are a small people. Ihr seid ein halsstarriges Volk. You are hardened, stiffened. You have stiff-necked people. Es ist nicht, weil sie so intelligent waren. Not because they were so intelligent. Und schon gar nicht gehorsam. And also not obedient. Denn Gott sagt, ich will mich durch euch verherrlichen. But God says, I want to glorify myself through you. Du brauchst nicht aufschlagen, aber es, Jesaja 63. Du hast das Volk geleitet, 63, it says, you have led the people, um dir einen herrlichen Namen zu machen. To make your name great. Es geht eigentlich nur um ihn. It's all about him. Auch im Leid. Also in suffering. Psalm 50:15. In Psalm 50:15. Rufe mich an in der Not. It says, call upon me in trouble. Und ich werde dich erretten. And I will save you. Und du wirst mich verherrlichen. And you will praise me. Das ist eine schwierige Sache mit dem Leid. It's a difficult thing, this thing concerning, aber ich habe eine Hypothese aufgestellt. Suffering. But I have my own hypothesis. Ich weiß nicht, ob sie stimmt oder nicht. I don't know if it's true, aber ich lese sie mal vor. But I'll read it to you. Je mehr ich glaube, es geht um mich, the more I think it's all about me, desto mehr leide ich, wenn es nicht nach meinem Plan geht. The more I suffer when it doesn't go according to my plans. Also mit anderen Worten, wenn ich zu Gott gehe und sage, mein einziges Ziel ist, dich zu verherrlichen, egal was es bedeutet. So with other words, if I go to God and say, it's all about glorifying you, no matter what it takes. Und whatever it takes, ja, mach einfach. Whatever it takes, you just do your thing. Und wenn es bedeutet, dass ich krank werde, and if it means that I'm going to be sick, oder dass Dinge passieren, die ich nicht verstehe, or that things are going to happen that I do not understand, wenn ich nur weiß, dass es dich verherrlicht, if I only know that it's going to glorify you, dann ist es mir genug. Then that's enough for me. Und bei uns war kürzlich in der Jugend der Philipp. And Philip was in our youth group. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein Jugendlicher sitzt im Rollstuhl. I don't know if you know him, he's the guy who's in the wheelchair. Aber sein Zeugnis ist unglaublich. But his testimony is unbelievable. Denn er war ganz gesund. Because he was at one point healthy. Und er hat gebetet und hat gesagt, Gott, ich will einfach dich verherrlichen, mach was nötig ist. And he prayed, God, I want to glorify you, just do whatever it takes. Und am selben Tag hatte er einen Autounfall. And that same day he had a car accident. Und sitzt jetzt im Rollstuhl. And sitting in the wheelchair since. Und wenn es ein Zeugnis gibt, sagt er, das ist das Beste, was mir hätte passieren können. And if he gives his testimony, says this is the really greatest thing that could have happened to me. Denn ich kann jetzt mit Leuten sprechen, mit denen ich sonst nie Zugang gehabt hätte. Because I can talk with to people now that I have never had access to. Und er ist nicht deprimiert. And he's not depressed about it. Sondern er ist so erfüllt mit Gottes Gegenwart. But he's really so filled with the presence of God. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte, ja. And I don't know if I could do this. Aber das war sein Gebet und das hat Gott getan. But that was his prayer and that's what God did. Und ich glaube, nach der Errettung von meinen Sünden, and I think after the salvation from my sins, brauche ich eine Errettung von mir. I need a salvation from myself. Von einem Leben für mich. From a life that's about me. Von meinem Ego. From my ego. Dieser kleine Drummer Boy in mir, der ist so lebendig. And this little drummer boy in me, it's really alive. Und ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. And I hate him. I really hate him. Und mir gefällt dieser Term sold out for Jesus. Mir gefällt dieser Ausspruch, so ist Deutsch und Englisch geredet. Sorry. Also ausverkauft für Jesus. Einfach um nur Gott zu verherrlichen, mein einziges Ziel. Only to glorify God, that's my only goal. Und vielleicht sitzen wir jetzt da und sagen, ist eh klar. And maybe we're sitting here and think, yeah, well, that's clear anyway. Und wenn ich der Einzige bin, der damit ein Problem hat, and if I'm the only person who has a problem with this, dann gehe ich gerne in Schande hier raus. Then I'll go out here in shame. Aber vielleicht gibt's noch jemanden. But maybe there is one other person. Und wir brauchen diesen paradigm shift. And we need this diesen Paradigmenwechsel. Es geht nicht um die Erde. It's not about the earth. Es dreht sich alles um die Sonne. Everything's about the sun. Everything rotates und around Gott the sagt, sun. Und Gott sagt, dreh dich um mich. And God says, rotate around me. Die Frage ist, wie das geht. The question is, how does this work? Und das finden wir in 2. Korinther 3:18. And we find this in 2 Corinthians 3:18. 2. Korinther 3:18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. And all of us have that veil removed so that we can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. We are looking into the glory of the Lord. Und das verändert uns. And that changes us. Die Geschichte Mose ist unglaublich. The story of Moses is really unbelievable. Er ist auf dem Berg. He's on that mountain. Und es heißt sogar, dass Aaron und Josua und 70 der Ältesten mit waren beim ersten Mal. And it says the first time that Aaron and 70 of the elders were with him. Und dass sie Gott sahen. And they also saw God. Und Mose blieb länger anscheinend oben. And Moses he stayed up there a little bit longer. Und als er wieder runterkam, and as he came back down, hört er und der Josua sagt, das ist Kriegsgeschrei oder so. And Joshua, he was also up there, he said, this sounds like a war. Und er sagt, nein, das ist was anderes. And he says, no, this must be something else. Und das Volk hat gesagt, dieser Mose, dieser Mann, der uns rausgeführt hat, wo ist der? And the people started saying, this Moses, this guy who brought us out of Egypt, where is he now? Mach uns Götter und wir sagen, diese Götter haben uns aus Ägypten geführt. Let's just make our own gods and say, these gods have led us out of Egypt. Und sie tanzen um das Kalb und so they were dancing around this, und werden unzüchtig. And they became defiled, yeah, defiled himself. Und Mose zerbricht die Tafeln. And then Moses smashes those stone tablets. Und zermalmt das Kalb und sie müssen es dann trinken. And he also crushes this golden calf. Also den Staub. And he makes to dust. And und es sterben Tausende. And thousands of people die. Und Gott sagt, ich bin eigentlich fertig mit diesem Volk. And God says, I'm finished, I'm through with this people. Mose, du nicht, wir fangen einfach von vorne an. Moses, just you and I will start from zero. Ich mache aus dir ein großes Volk und das Volk werde ich vernichten. And I will make a big nation out of you and that's going to be my. Und es ist interessant, was Moses sagt. Er sagt, Herr, wie schaut es dann aus? And Moses, it's interesting what he says. He says, Lord, what does that look like? Die Ägypter werden dann sagen, er hat sie herausgeführt, um sie in der Wüste zu vernichten. The Egyptians will say, this God has led them out of our land to let them perish in the desert. Das ist nicht gut für deinen Ruf. I don't think that's good for your name. Und Gott sagt, okay. And God says, okay. Dann werde ich einen Engel vor dir her senden und du wirst mit ihm einziehen. Then I'll send an angel before you and you will enter the land. Aber ich werde nicht mitgehen. But I will not go with you. Und Moses sagt, Moses says, wenn du nicht mitgehst, if you're not gonna be with us, dann will ich nicht gehen. Then I'm not gonna go. Denn was wird dieses Volk auszeichnen, wenn nicht Gott in ihrer Mitte ist? Because what is gonna be so special about these people if God's not in their midst? Und Gott sagt, okay, ich gehe mit. And God says, okay, I'm gonna go with you. Und dann sagt Mose eine Sache noch. And then Moses says one more thing. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Let me see your glory. Also, wow. Mose will alles. So Moses really wants everything. Sagt ich will dich sehen. And he says I want to see you. Und er und Gott sagt okay, du kannst mich in meiner Herrlichkeit nicht sehen, aber ich werde dich beschützen und du kannst mich von hinten sehen. And so God says well you can't look directly at my glory but you I'm not gonna allow you to see me from the. Ich werde meinen Namen ausrufen. And I'm gonna let my name be called before me. Und Mose war vorher schon 40 Tage oben am Berg mit Gott. And Moses was already on that mountain 40 days with God. Aber nach diesem Gebet, but after this prayer, kommt er zurück. He comes back. Und sein Angesicht leuchtet. And his face is shining. So stark, dass das Volk Angst hat. Shining so brightly that the people were afraid. Und dass er eine Decke über sein Gesicht gelegt hat. And that he put this veil over his head. Lucado sagt, Max Lucado says, writes, wenn unser tiefstes Verlangen nicht Gottes Gaben oder Segnungen sind, when our deepest desire isn't the gifts of God or his blessings, sondern Gott selbst, but God himself, dann überquere ich eine Grenze. Then I've gone over a line. I've stepped das ist over a line. Nochmal was anderes. Wenn ich sage, ich will eigentlich nur mehr von dir, Herr. It's a different thing if I say, I just want more of you, Lord. Und das war Jesus' Gebet. And that was the prayer of Jesus. Sagt, betet so. Or the prayer that Jesus taught. He said, pray this way. Dein Name werde geheiligt. Your name be glorified. Und das hat Jesus gelebt. And that's what Jesus lived. Und es geht, diesen Namen, den tragen wir. And this is the name that we carry upon us. Und wir, Gottes Ruf, wir symbolisieren Gott. That means that we symbolize God. Es ist was Schönes passiert in Amerika. Ich war im 99 Cent Store. Something great happened in the US. I was in this 99 Cent Store. Der Kevin ist gerade in dem Alter, wo er alles will, was er sieht. And Kevin is in this age where he wants everything that he sees. Also ich hoffe, dass es das Alter ist. I hope it's just an age, a phase. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber egal in welches Geschäft er geht, I'm das Erste, sure, was er sieht, er rennt hin. Oh, ist es nicht cool und kann ich das haben? No matter what store we go, he just runs in. Takes the first thing ich sage nein, und dann geht er zum nächsten. Ah, das ist cool, kann ich das also haben? Cool. I want to have this. Can I have this? Und er war halt im 99 Cent Store. And so we were in this 99 Cent. Er sieht diesen Rucksack und sagt, ah, das ist cool, kann ich den haben? And he sees this backpack. He says, oh, that's a cool backpack. Can I have it? Und da steht jemand daneben und macht, naja, schaut irgendwie ein bisschen, naja. And somebody was standing next to us. Auf jeden Fall fängt er mit Kevin zum Reden und sagt, naja, der Rucksack ist nicht so cool, kauf dir lieber einen mit zwei Trägern. And this person says to Kevin, well, I don't know, this, I think this backpack is not the right thing. Don't you want one with two straps? Er macht, naja, zumindest hat er ihm den Rucksack ausgeredet. And I thought, well, at least he talked him out of this backpack. Und dann kommt jemand anderer vorbei, wirklich hat in einem schlechten Zustand. And then somebody came and he was in a bad condition. Und er flucht so vor sich hin. And he was cursing, yeah. Und er nimmt den Namen Jesu in den Mund. And he also talked about Jesus. Und dann sagt derjenige zu ihm, du, das würde ich nicht machen an deiner Stelle. And then this person who was talking to Kevin before said, I wouldn't do that in your position. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber mach das nicht. I don't want to get too personal, but don't do that. Und der murmelt und flucht und geht weg. And he goes on cursing and. Und ich habe mir gedacht, das hätte ich eigentlich auch sagen können. And I thought, I could have said that. Ich hätte sagen können, hey, du missbrauchst hier Gottes Namen. I could have said, you are really misusing the name of the Lord. Und es ist eines der 10 Gebote. And that's one of the 10 commandments. Aber das meint mehr als mit den Lippen. But that means more than just to do it with your lips. Sondern ich trage Gottes Namen. Because I am bearing his name. Als und das hat Jesus ausgelebt. Johannes 12, 27. In John 12, 27. Eine der schönsten oder tiefsten Stellen für mich. One of the deepest verses for me in the Bible. 27, 28. John 12, 27 and verse 28. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Now my soul is deeply troubled. Und was soll ich sagen? Should I pray? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Father, save me from what lies ahead. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. But that is the very reason why I came. Vater, verherrliche deinen Namen. Father, bring glory to your name. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Then a voice spoke from heaven saying, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. I have already brought it glory and I will do so it again. So, wow. Ich will nicht. I don't want to do this. Aber Vater, verherrliche deinen Namen. But Father, you glorify your name. Das Leid in meinem Leben, vielleicht verstehe ich es nicht. And the suffering in my life, maybe I don't understand it. Oder ich will es nicht. Or I don't want it. Aber mein Gebet ist, Gott, was immer es ist, gebrauch es bitte, um dich zu verherrlichen. But my prayer is, God, whatever it is, please use it to glorify yourself. Jesus war auf einer Mission. Jesus had a mission. Und am Ende sagt er, meine Mission war erfolgreich. And at the end he says, my mission was a success. Er schließt ab und sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. And he closes saying, I have glorified you, your name on earth. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast. I have finished the work that you have given me. Dass ich es tun sollte. That I should do it. Mission ist erfüllt. Mission completed. Ich habe Gott alle Ehre gegeben. I gave all glory to God. Und er hat ein Werk für dich. And he has a work for you. Er hat ein Werk für mich. And he has a work for me to do. Er sagt, in erster Linie verherrliche mich. So the first thing is glorify me. Ich möchte mit einem Bild abschließen. And I want to close with a picture. Ich habe mal im Österreich-Chor gesungen. I sang in a choir also, at one das point. Klingt jetzt Österreich-Chor, es war aus der Adventgemeinde der Chor. Choir, but it was a choir in alles Laien. Ich habe Tenor gesungen. And I was tenor. Und wir hatten diese Chorwochenenden. And we had these choir weekends, rehearsal weekends. Und da hat das Orchester geprobt und alle Stimmen haben einzeln geprobt. And there was this orchestra, they had their own rehearsal and then all the voices ich also hatte eh keinen Clou, was ich da tue. And I had no clue what I was doing. Wir haben aber den Messias geprobt von Händel. But we were rehearsing the Messiah from Händel. Und dann kamen wir alle zusammen und haben zusammen gespielt. And at the end we all got together and we all played and sang together. Und es war unglaublich. And it was just unbelievable. Weil jeder seinen Part erfüllt hat. Because everybody had prepared his part. Einzeln geprobt und dann zusammen einfach Gott verherrlicht. They practiced by themselves and then we all got together and glorified God. Und der Peter neben mir, ich war eigentlich dankbar, dass der Peter neben mir stand. And there was this guy next to me, his name is Peter. Denn der I was very thankful that he was next to me. Konnte singen. Because he was able to sing. Und ich habe mich immer angehängt an, was so er gemacht was hat. So listening to what he was doing. Ihr kennst du den Missy so. Und ich habe immer mitgemacht. Und wenn er nicht da war, war ich total verloren. Koloraturen und so if he got lost, I was totally lost too. Nein, er war nie. Er hat immer gewusst, was er macht. But he always knew what he was doing. Aber wenn man den Österreich-Chor zugehört hat, but if you listen to that choir, dann gab es den Österreich-Chor und den Peter. There was the Austrian choir or the choir, and then it was Peter. Denn er hatte so eine starke Stimme, because he had such a strong voice, dass er immer rausgestochen that hat. You could always hear him aus dem ganzen Chor und dem ganzen Orchester. Out of all of the singers and the orchestra. Und irgendwie, Peter, du bist zu laut. And I was always saying, Peter, you're too loud. Und was wäre, wenn das jeder getan hätte, so sein eigenes Ding? What would have happened if everybody would have done that? So wie ich Schlagzeug gespielt habe früher. Just the way I used to play the drums before. Aber der Punkt ist, dass man auf den Dirigenten sieht. But the thing is, you looked onto the conductor. Wie ein Bild für Jesus und er leitet das Ganze. A picture for Jesus and he is orchestrating the whole thing. Und es klingt ganz rund und wunderschön. And it's very round and it sounds just. Und bei diesen Stellen, wenn man zur Kreuzigung kam, and at these, different stations, man hat den Schmerz im Dirigenten gesehen. or in the Messiah, you could really see how the conductor was in pain. Und du konntest nicht anders als von ganzem Herzen singen. And it was actually not possible not to sing with all of your heart. Und nach einem Konzert kam jemand und hat gesagt, ich habe bessere Chöre gehört. And after one concert somebody came up and said I've heard better choirs. Also professionelle Chöre. I mean, professional choirs. Aber es hat mich nie so berührt. But it has never touched me. Denn like ihr meint, was ihr singt. Because you mean what you sing. Und das ist mein Wunsch, dass am Ende Gott sagt, pff, du hast irgendwie alles gegeben. And that's my wish that God says to me one day you gave everything. Es muss nicht perfekt sein. It doesn't have to be perfect. Aber wenn du mich verherrlichst, but if you glorify me, das ist der ganze, darum geht's. Then that's what it's all about. Und die Challenge ist, und die Herausforderung ist, zu sehen, wo ich stehe in meinem Leben und diese Grenze zu überschreiten. To see where I am in my life and just to step over that line. Und das macht man sicher nicht einmal. And you don't do it only once. Denn diese Natur ist furchtbar. Because this this nature of ours is really terrible. Aber vielleicht heute gibt es einen Punkt an diesem Tag, wo du über die Botschaft nachdenkst. But maybe there is a point or a time in this day that you think about this message. Geht's in meiner Beziehung vielleicht um mich? You think, is in my relationship, is this maybe all about me? Oder keine Ahnung, gibt's in der Arbeit Familie? Or maybe in family issues or in at und, work? Und wo muss ich diesen Paradigmenwechsel wirklich vollziehen und sagen, Gott? And where do I have to have this paradigm shift? Ich will nur, dass du verherrlicht wirst. That I say, God, actually it's about you and I want to glorify you. Ich würde gerne mit euch das Lied singen, Turn Your Eyes Upon Jesus. I'd like to sing the song with you, Turn Your Eyes Upon Jesus.